1. Erheb dich und strahl in hellem Glanz, denn dein Licht ist nun erschienen, wahrin die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgestrahlt ist. 2. Obwohl die Finsternis die Erde bedeckt und die Wolke in Dunkelheit gehüllt sind, wird der Herr über dir aufstrahlen und seine Herrlichkeit wird über dir sichtbar werden. 3. Infolgedessen werden zahlreiche Wolke zu deinem Licht herbeiströmen und Könige werden sich von dem Glanz ansehen lassen, der über dir aufgegangen ist. 4. Blicke am dich herund erkennen, dass sie sich allversammelt haben, am zu dir zu kommen, dein Sohn Karen aus der Fernsehrück, waren dein Tochter versiglich herbeigetragen werden. 5. Wenn du die siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Haus wird vor Ergriffenheit weit werden, die der Reichtum des Meers und die Götter der Wolke zu dir gelangen. 6. Groß Karawanen aus Midian und Eva werden dich überfluten, waren die Menschen aus Saba Gold und Weihrauch bringen, am die ruhmreichen Taten des Herrn zu verkünden. 7. Alhaden von Kedah werden sich bei dir versammeln, und die Widde der Nabata werden dir dienen, in dem sie als Waldfolge opfer auf meinem Alter dargebracht werden, am meinen Tempel zu ehren. 8. Wes in dies Gestalten, die wie ein Heranzehend wulk herbeifliegen oder wie Torben, die zu ihren Schlagen zu rückkehren. 9. Die Fernen in Seln warten auf mich, wobei die Schiff von Tarsis verrangen, am Dane son mitsamt ihrem Silber und Gold zur Ehre des Heiligen Israels heinzubringen. 10. Fremde werden den Mauern wieder aufbauen und Iaconiga werden dir dienen, den obwohl ich dich in meinem Zornschlag, erbarm ich mich nun in meiner Nähe deiner. 11. Dein Tor sollen beständig erfenstehen, damit man den Reichtum der Wolke unter der Führung ihrer Könige angeheindet zu dir hinbringen kann, one das sie nax jesklissen werden. 12. Jeds Woken Jeds Königreich, das sich waget, dir untertan zu sein, wird unweigerlich untergehen und eine Wohlstandigen Verwustung anheimfallen. 13. Die Kostbaren Holzer des Libanon, wie sie pressen und Ulmen, werden zu dir gebracht, am mein Heiligstadt zu verschonen und den Ort meiner Gegenwart zu verherrlichen. 14. Die Nacht kommen deiner Einstigen unter Drucker werden demütig zu dir kommen und all, die dich verachteten, werden sich für dir niederwerfen und dich als Stadt des Herrn beseignen. 15. Anstatt verlassen und verhasst zu sein, so dass niemand dich besucht, wird ich dich zu einem Urgen stolz und zu einer Quell der Freude für allkommenden Generation in Mädchen. 16. Du wirst den Reichtum der Wolke und Könige Geniusen und der Dirch erkennen, das ich, der Herr, den Erreter und der Stork Erloser Jacobs bin. 17. ICH word gold anstel von Urs und silber anstel von Eisen herbeischaffen, warend ICH den Frieden zu deiner Abrigkeit und die gerechte Keet zu deinem Herrscher make. 18. In deinem Land word man künftig nichts mehr von Gewalttaten oder Zerstörung horen, statt dessen wirst du dein Mauern Rettung und dein Tor Ruhm nennen. 19. Die Sun word dir am Tag nicht mehr als Lichtquell dienen, noch word der Mond dich nachts belügten, die der Herr selbst dein Uiges Licht und dein Gott dein Glanz sein word. 20. Dein Sun word niemals mehr untergehen und dein Mond word nicht abnehmen, denn der Herr word dein Bestandiges Licht sein, wo durch die Tage deiner Trauer enden. 21. Dein Volk wird ausschließlich aus gerechten bestehen, die das Land für immer besitzen werden, als ein Werk meiner Hand, durch das mein Herrlichkeit offenbar wird. 22. Selbst der Geringste unter euch wird zu einer Sippe von tausend Menschen anwachsen, und ich, der Herr, wird dies Entwicklung zu der von mir bestimmten Sieg beschleunigen.